Jesus war niemals eins mit dem Fleisch. He was always one with the spirit. Er war immer eins mit dem Geist. You know that. Never. He was never one with the flesh. Er war niemals eins mit dem Fleisch. You know, if the flesh is so good. Wenn das Fleisch so gut ist, as, you know, it will, we will be deceived to be one with that flesh. Wird das Fleisch uns täuschen? Wir werden eins sein mit dem Fleisch. You know, if you are, if somebody has been there for you for years, wenn jemand jahrelang years, für dich da years, war, years, years, jahrelang ist diese Person für dich da. It might be your father, your mother, your friends. You see. Vielleicht ist Vater, Mutter, Freunde. And you know, you better. No, that is only Christ you are going to be one with. Du solltest lieber wissen, dass du eins bist mit Jesus Christus und nicht mit dem Fleisch. Jesus was never one with the flesh, but with the spirit. Jesus war niemals eins mit dem Fleisch, sondern eins mit dem Geist. You know in John 10, let's go to John 10. Johannes 10. John 10. Praise the Lord. Hallelujah. John 10. Verse 30. John 10, 30. Just, my son, come, my son. Johannes 10, Vers 30. 30. Einen solchen Mann nichts an den Schlafen schauen. Ich aber bin der gute Hirte und kenne meine Schafe. No, that is not John 10. Nee, Johannes 10, Vers 30. 30, ja. Ich und der Vater sind eins. You see that? He said, I and my father are one, are not two. Ich und der Vater, wir sind eins und nicht zwei. He was always one with the spirit. Er war immer eins mit dem Geist. And not one with the flesh. Und nicht eins mit dem Fleisch. One with the spirit. Eins mit dem Geist. And not one with Mary. Und nicht eins mit Maria. He was not one with Joseph. Er war nicht eins mit Josef. He was not one with the brothers and sisters. Oder eins mit the seinen natural. Geschwistern. He was one with Christ. Er war eins mit Christus. Who understand that? Praise the Lord. Halleluja. And without Jesus, I don't want any of my children to be one with me. Ohne Jesus Christus will ich nicht mit irgendjemandem vereint sein. Ich will nicht, dass meine Kinder mit mir vereint sein sind. In John 4, look at John 4. Johannes 4. John 4, from 22 to 24. 22 bis 24. He said, you worship. You know not what you know not, you know not. You worship what you know not. You know the religion today, they worship what they don't know. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Religion betet an, was ihr nicht kennt. They don't even know that they worship Satan. Sie wissen nicht, dass sie dem Teufel anbeten. That's what Jesus is saying. You worship, you know not. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. You don't even know who you worship. Du weißt nicht mal, wen du anbetest. That is Satan. Dass es der Teufel ist. You know, they will say that we have the same God. Sie sagen, wir haben den gleichen Gott. They will say, no, they will always believe they are making heaven. Sie glauben, dass sie es in den Himmel irgendwie schaffen werden. Jesus is saying, you don't even know what aber Jesus sagt, du weißt nicht schon, was du anbetest. Because you worship Satan. Weil du den Teufel anbetest. We know what we worship. Wir wissen, was wir anbeten. Halleluja. We know what we worship. Wir wissen, was und wen wir For anbeten. Salvation is of the Jews. Und die Erlösung kommt aus den Juden. Salvation is of the Jews. Das Heil kommt aus den Juden. Not what the Jews mean. Jews. Die Juden. Jews are Jews through Christ. Die Juden sind die geistlichen Juden, die, die durch Jesus Christus Juden sind. Jews are not Jews of the of according to countries or religion, you see, it's a, you are a Jew through Christ. Hier steht, redet die Bibel von Juden im Geist und nicht Juden per Nationalität. For salvation is of the Jews. Denn das Heil kommt aus den Juden. But the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship him. Praise the Lord. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Jesus said, I am the way, the truth and the life. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. He said, the word that I speak unto you, they are spirit, they are life. Die Worte, die ich zu euch spreche, sind Geist und you Leben. You see, God is just saying that it is time is coming, that the time has come that you go to God through me. Eine Zeit kommt, wo ihr nur durch mich zu Gott kommen könnt. Praise the Lord. Halleluja. You no longer worship God in mountains. Du wirst Gott nicht mehr an einem Berg anbeten müssen. Jesus said to her, woman, believe me, the hour cometh when you shall neither in this mountain nor yet at Jerusalem worship the Father. In 21 sagt Jesus, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. The time has come that you worship God anyway. Die Zeit ist gekommen, der wir Gott überall because you carry him everywhere. Weil er in uns ist. He is in you. Er ist in uns. God is spirit, verse 24. And they that worship him must worship him in spirit and in truth. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Praise the Lord. Halleluja. God is spirit. Gott ist Geist. Jesus, Father, is spirit. Jesus Vater ist Geist. He said God is spirit. We Gott just read Geist. But Jesus said in John 10:30, he said, I and my Father, we are one. Und Jesus hat in Johannes 10 gesagt, ich und der Vater, wir sind eins. Jesus is saying, my Father, he not said here that my Father, you see, he said God is spirit. Gott ist Geist. And if God is spirit. Wenn Gott Geist ist. And he also said, my Father and I, we are one. Und er sagt, dass er und sein Vater eins sind. He means that my Father is a spirit. Das heißt, sein Vater ist Geist. Praise the Lord. Halleluja. Jesus never learned from the flesh, but from Jesus the spirit. Hat nicht aus dem Fleisch gelernt, sondern aus dem Geist. Amen. You know that. He never learned from the flesh. Er hat nicht aus dem Fleisch gelernt. He never allowed the flesh to teach him something. Er hat nicht zugelassen, dass das Fleisch ihm etwas beibringt. Praise the Lord. Halleluja. John 8:28. Johannes 8:28. Are we there, please? Jenny, can you help us to read 28? Dann sprach Jesus zu ihnen, wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht haben werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin. Und ich tue nichts von mir selbst aus, sondern wie mich mein Vater gelehrt hat, so rede ich. He learned from the Father. Er lernt vom Vater. Praise the Lord. Halleluja. You know, his Father teaches him everything. Sein Vater bringt ihn he alles shows bei. Him the way. Er zeigt ihn den Weg. He shows him everything. Just, he's just there teaching him. Praise the Lord. Halleluja. They said Jesus unto them, when you have lifted up the Son of Man, then shall you know that I am he. And that I do nothing of myself, but as my Father hath taught me, I speak these things. You learn to speak like Jesus. Du lernst so wie Jesus zu sprechen. Jesus learned to speak like God. Jesus hat gelernt, he wie said, Gott he zu taught sprechen. Me. Er hat can es mir beigebracht. Can you get it? Praise the Lord. Amen. Amen. He learned from the Father. Er hat vom Vater gelernt. And not from Mary. Und nicht von Maria. You know that. Heute lernen wir von unserer Mutter. Our mother that never followed Jesus. Unsere Mutter, die aber Jesus verweigert. Our mother that never had relationship with Jesus. Unsere Mutter, die keine Beziehung mit Jesus hat. That never knew him. Die ihn nicht erkennt. We learn from them. Wir lernen von ihnen. We learn evil. Wir lernen das Böse von ihnen. From one generation to another generation zu Generation. Es ist einfach nur das Böse. You better learn from Jesus. Lerne lieber von Jesus. Can somebody understand? Praise the Lord. Halleluja. He never learned from Joseph. Er hat nicht von Josef gelernt. Ah. We have to learn from Christ. Wir sollten von Jesus Christus lernen. And not from our parents. Nicht von unseren Eltern. Not from our brothers and sisters. Nicht von unseren Brüdern und Schwestern. Not from our friends. Nicht von unseren Freunden. Learn from Jesus. Lerne von Jesus. Remember to always learn from Jesus. Erinnere dich immer von Jesus. Can somebody understand? Praise the Lord. Halleluja. Ah, amen. Amen. Oh, Daddy. Thank you. Emma, ich hatte eine Frage. Yes. Ich hatte mal eine Diskussion mit einer Frau bei Instagram. Und ich hatte mit ihr darüber diskutiert, dass wir Kinder Gottes nur von Jesus Christus lernen sollten. Mhm. Und sie hat dann halt gesagt, ja, aber wir können auch von Leuten dieser Welt lernen. Zum Beispiel Michelle Obama hat ein neues Buch rausgebracht. Und viele Kinder Gottes kaufen dieses Buch und wollen davon Sachen lernen und Sachen ziehen. Und viele Kinder Gottes sagen dann, ja, Gott kann jeden benutzen, um uns was beizubringen. Er hat zum Beispiel einen Esel. Er hat zum Beispiel einen Esel benutzt, um zu Balak oder so zu sprechen. Wieso kann er da nicht Michelle Obama oder irgendjemand anderes benutzen, um zu dir zu sprechen? Mm-hmm. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Ja, und ich wollte wissen, was it is not the learning. You know, once you are going to learn from somebody. Wenn du von jemandem lernst. If something is not from Christ, definitely it's from Satan. Wenn es nicht von Jesus Christus ist, ist es vom Teufel. And whatever is of Satan. Was vom Teufel ist? The root. Die Wurzel. You know, the root. If the root is Satan. Und die Wurzel der the Teufel. The fruit, ist. No matter how good it is. Egal wie gut it can die Frucht never ist, save you. Kann es dich I nicht erretten. Can somebody understand? Can somebody? You see? You know, in the root. We are talking about the root of something. Es geht um die Wurzel von dem. It is not the fruit that is. Your savior. It nicht is die the Frucht root errettet that is dich, savior. Sondern der, die Wurzel. Jesus is the root. Jesus Christus ist die Wurzel. You know, if Jesus is not the root, wenn Jesus nicht die Wurzel ist, whatever you have, you know, let me use something like this. We can speak the same thing. Wir können das Gleiche sagen. But there is power, if there is, you know, what my message here that I'm preaching, somebody can preach the same. Das, was ich hier predige, jemand anderes kann genau das Gleiche predigen. But if my message is coming from the Holy Spirit, wenn, from Jesus. Meine Botschaft kommt vom Heiligen Geist. But that message, if it's not coming from the Holy Spirit, it's not coming from Jesus. Andere Botschaft nicht von Jesus kommt. You know, there can't be imitation. Leute können andere Menschen imitieren. But the root. Aber die Wurzel the root is the savior. Ist das Ausschlag. And not the fruit. And not what you are seeing. Frucht, was du siehst. Not the branches. Nicht die Äste. Not what you are even reading. Auch nicht, was du liest. It is true that God used animal to teach us. To, stimmt, to show us something. Gott auch Tiere benutzt, um uns etwas beizubringen, zu zeigen. But that does not mean that animal is saved. Aber das heißt nicht, dass dieses Tier errettet ist. You see, you can use anybody to save you at the particular. He is the one doing it through that person. Er kann jeden benutzen, um dich zu erretten, weil er die Person ist, die durch diese Person zu dir spricht. He can use anybody. But that does not mean that person is saved. Das heißt jetzt dieses Medium, dass diese Person dann errettet ist. You know, you can buy the book. Du kannst es wohl kaufen. He is not only good that is there, there are bad there. Aber nicht nur das Gute ist da drin, sondern auch das Schlechte. You are going to read everything. Du wirst alles lesen. The good, das Gute und das Schlechte. Faith comes by hearing, und der Glaube kommt durch das Hören, durch Gottes Wort. I don't know if somebody is understanding. So I'm just putting it in different ways. Yes, ja, ich glaube, man muss auch einfach unterscheiden, ob du etwas Natürliches lernen willst oder etwas Geistliches. Weil natürlich ja, wir gehen in die Schule und lernen von zum Beispiel Mathe oder Kochen. Das ist natural. Genau, natural. Mhm. Aber es gibt halt auch das Geistliche oder Übernatürliche. Und wenn du dann Michelle Obama liest, was willst du da lernen? What are you going to learn then? You see, you are going to, you know, you learn natural things. Du lernst natural things. There are natural things you learn. Es gibt natürliche Dinge, wie du lernen kannst, wie man kocht. You see, you go to school to learn things. Du gehst zur Schule und hast Fächer. It is different from knowing God. Es ist anders, als Gott zu kennen. And it is different how God wants us to be trained. Oder auch wie Gott uns erziehen will. You see, once you are not born into God's kingdom, wenn du in Gottes Königreich geboren bist, trains you and not Michelle Obama training you. Bildet er dich aus, nicht Michelle Obama oder irgendein anderer Politiker oder Philosoph, der dich ausbildet. It's not even pastor training you. Nicht mal der Pastor bildet dich aus, sondern der Herr bildet dich aus. And let us continue. Mercy, thank you for the question. Praise the Lord. Halleluja. Jesus never learned from the flesh. Jesus hat nicht vom Fleisch gelernt, but from the spirit. Aber vom Geist. He said, "My Father." You know, we just read it. But as my Father had taught me, I speak these things, not as Mary has taught me. Nicht wie Maria es mir beigebracht hat. Not as man has taught me. Nicht wie der Mensch es mir beigebracht hat. Not as religion has taught me. Oder wie Religion es mir beigebracht hat. Parents have taught me. Or whoever read any book has taught me. Oder wie irgendein Autor es mir beigebracht hat. We quote Jesus and not quote any man. Wir zitieren Jesus Christus und nicht Menschen. I don't know if somebody is understanding. Praise the Lord. Halleluja. We are not against people. We love them. Gegen Menschen, wir lieben Menschen. Aber wir wollen, dass sie errettet sind. We want them to be saved. Wir wollen, dass sie errettet Once sind. It comes to Christ's kingdom, wenn es um das Königreich von Jesus Christus geht, color. Geht es nicht um Farbe, it's about believing Jesus. Sondern um an Jesus Christus zu glauben. It's about believing Jesus. Es geht darum, an Jesus Christus the question zu glauben. Is she of Jesus, die Frage or of the, ist dieser of Autor the natural. Von Jesus Christus oder vom Fleisch? We love her. Wir lieben diesen But Menschen. We want her to be saved. Weil wir wollen, dass dieser Mensch And that is why we are able to tell her the truth. Und deswegen sollten wir ihr That is not about the good you do. Es geht nicht um das Gute, was du Jesus did for us. Sondern was Jesus Christus für I uns don't getan know. Hat. And now you know, we go there, we get there. Praise the Lord. Halleluja. Can you use the example of Paul? Paul said, be like me. Paulus zum Beispiel. Because er sagt, seid so wie ich. Because Paul left the natural, weil Paulus and das followed Jesus. Natürliche zurückgelassen hat und Jesus Christus nachging. He was able to not say, be like me. Und deswegen war er in der Lage zu sagen, seid so wie ich. Without Jesus, aber ohne Jesus, to be like man is being like Satan. Ist wie der Mensch zu sein, wie der Teufel zu sein. If they are teaching you whatever they are teaching you, was immer sie dir beibringen, it might be the good of this world. Wenn es nicht Jesus ist, ist es Remember, der Teufel. Remember, the good of this world is not the good of Weil Christ. Vielleicht ist es das Gute, das Wohltätige und moralisch Richtige dieser Welt, aber es ist nicht das Richtige von Jesus. It might Christus. Be good in this world. Auf dieser Welt ist es vielleicht gut. Respect this, do this, or you know they are good of jenes, this respektiere But diese, we are not after the good aber of geht this es nicht world. You know those that are in the Welt. Flesh, die Menschen, they are just so much about that. Die im Fleisch sind, sie haben großes Interesse an you see, they have interest about sie that. You know the good of this world. Das Gute dieser Welt. They don't know that there is another good. Also sie wissen nicht, dass es noch ein anderes the good gibt. Of Christ, das God kind of Christus. Goodness. Gottes Gutmütigkeit. Praise the Lord. Halleluja. That is only when, you know, when that animal spoke. Als dieses Tier gesprochen hat zu diesem Propheten. It was the Holy Ghost that spoke through him. War es der Heilige Geist, der durch diesen Esel gesprochen hat. Michelle? Aber wer spricht durch Michelle oder durch andere Autoren? Praise the Lord. You know, they want to compare. Sie wollen Sachen vergleichen. You know, it's not just speaking. Aber es geht schon um Reden, sondern wer redet durch dich? Can somebody understand? We can say the same thing. Wir können das Gleiche sagen. Aber irgendjemand spricht durch dich. Wer spricht durch dich? Oh, Daddy. Thank you. Yes, you understand. Ja. Amen. Amen. He learned from the father. Er hat vom Vater gelernt. From Mary, und nicht von Maria Joseph. Oder Josef. We are to learn from Christ. Wir sollten von Christus lernen. And not from our natural parents. Und nicht von unseren natürlichen Eltern. Brothers and sisters, you see those who write books. You see, not that they are books. Autoren. If something is not Christ, wenn es nicht Jesus Christus ist, there is no amount of painting that can make it Christ. Egal wie sehr du es anstreichst, besprühst oder sonst was damit machst, wenn es nicht Christus ist, dann ist es nicht Christus. Matthäus 11. Lernt von mir. Das sagt Jesus Christus. Matthäus 11, 29. Lernt von mir und nicht von Maria. Lernt von mir und nicht von Maria. Jesus hatte auch Geschwister. Aber er hat nicht gesagt, lerne von meinen Geschwistern, sondern lernt von mir. Matthäus 11, 29. Are we there, please? Take my yoke upon you and learn of me. For I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your soul. He said, learn. Like, learned von mir. Learn of me. 29. Praise the Lord. Halleluja. Learn from me and not learn from others. Und nicht von anderen. In John 13, verse 15. Johannes 13. We don't learn from people. Wir lernen nicht von Menschen, wir lernen von Jesus. Praise the Lord. Halleluja. John 13. Johannes 13. He said, for I have, verse 15, I have given you an example that you should do as I have done to you. He is our example. Er ist unser Vorbild. Don't have anybody as your example. Hab niemanden als dein Vorbild. Don't copy people. I don't know if somebody is understanding. Imitiere Menschen nicht. You see, look at Jesus. Look at Jesus. Allow Jesus. Lass zu, dass Jesus. Those people you are copying. Diese Leute, die du kopierst, die werden dich irgendwann enttäuschen, irgendwann fallen lassen. Yeah, bam. That is the nature of man. Das ist die Natur des Menschen. You are going to fail. Du wirst irgendwann versagen und du wirst mit ihnen versagen. Wenn sie dich enttäuschen, wirst du mit ihnen fallen. You fail with them. You know, some people, they imitate pastors. Es gibt ein paar Leute, die imitieren Pastoren. Ich will nicht, dass irgendjemand mich imitiert. Just follow Jesus. Folge einfach Jesus Christus. And when the pastor, if the pastor falls, wenn der Pastor dann zum Beispiel fällt, then there is problem. Gibt es ein Problem? I thought he was so. Ich dachte, der Pastor ist heilig. Ich dachte, der Pastor ist fehlerlos. So this pastor can do such thing like this. This man. You value him so much. Man schätzt und achtet diesen Pastor so sehr. He is your motive of doing things. Er ist das, der Grund, weshalb du Sachen machst und nicht machst. Aber lass zu, dass Jesus Christus dein Motiv ist. Christ. Schätze Jesus Christus. Praise the Lord. Halleluja. He said, I have given you an example. Follow my example. Ich habe euch ein Beispiel gegeben. Folgt zum Beispiel. Don't follow any man. Und folgt kein Mensch. No matter how good it may look. Egal wie gut es aussieht. He's the only Jesus that have no sin. Nur Jesus ist ohne Sünde. All others. Alle anderen sind schuldig. You need to go to the cupboard. Inside the wardrobe. Du musst in den Keller gehen. Du musst in den Schrank gehen und das Bett gucken. Dann wirst du sehen. There is no good in man. That's denn what the es Bible gibt says. Nichts Gutes im Menschen. No good in man. Es gibt nichts Gutes im Menschen. Except through Christ. nur durch Jesus Christus. Wenn jemand dann Jesus Christus akzeptiert und anfängt, Christus zu folgen und Beziehungen dann hat mit Christus und Christus sieht, wenn er um sich herum schaut, dann kannst du diesen Menschen als Vorbild nehmen, weil dieser Mensch Jesus Christus ist. Aber lass zu, dass die Wurzel Jesus Christus ist. Halleluja. Amen. You know, Jesus never mentioned things about his brothers and sisters. Jesus hat nie über seine Geschwister gepredigt. You know, for us today, if it is, you know, especially Africa. Für uns zum Beispiel, besonders Afrikaner. You see, you know, once it comes to things, you know, we it's about our family. Wenn es um unsere Familie geht. You know, here in Europe, they have grown out of it. They don't even see family as anything. Hier in Europa. Ist man, hat Familie keine große Bedeutung. You know, once you are 18, you'll get. Wenn man 18 ist, dann geht man da raus und zieht sein eigenes Ding durch. Yeah, you don't you just see them as, you know, you hardly, you know, there is so, it's only a few places that you can see that relationship of parents that are even there at all. Nur bei einigen sieht man vielleicht noch diese Beziehung oder diese Scheinfamilie. Aber viele haben diese Mentalität, dass sie raus wollen und dass sie ihr eigenes Ding machen möchten. And they don't talk Christmas to family, you know, family, families, get know, together. Family get together. Und Weihnachten wird dann zu einem Familienzusammenkommen. Christmas is celebrating Christ. Aber an Weihnachten feiern wir Jesus Christus. The only family is Christ. Die einzige Familie ist Jesus Christus. Praise the Lord. Halleluja. It is true, it is celebrating family, but that family is Christ. Das stimmt, wir feiern eine Familie, aber wir feiern Jesus Christus. Weil not the natural family. Nicht die natürliche Familie. He's not my mother, he's not my father. Mutter und Väter. Praise the Lord. Halleluja. Jesus never mentioned things about his brothers and sisters. Jesus hat nicht über seine Geschwister gepredigt. Look at Mark 6. Markus 6. Today, especially Africa. Heute besonders Afrikaner. Yeah, after mother, father. Dann gibt es immer Mutter, Vater, mein Bruder, meine Schwester, mein Cousin. My cousin, my. Without Jesus, it's Aber ohne Jesus Christus. Es ist nichtig, es ist nichtig. Look at verse 3 of Mark 6. Markus 6, Vers 3. That's 3 and let me see. Okay. Is not this the carpenter, the son of Mary, the brother of James? You see the brother, he has a brother. Er hat einen Bruder, er hat mehrere Brüder. And Joseph, and Judah. And Simon, you know, four brothers. Vier Brüder. Jesus was having four brothers. Maybe Jesus hatte vier Brüder. She gave birth to Maria more hatte noch mehr Kinder nach Jesus. Praise the Lord. Halleluja. You see, and are not his sisters, not just one, he says sister, plural. Sogar Schwestern hatte er noch. Here with us. But Jesus never mentioned Aber Jesus hat nie über sie gesprochen. Praise the Lord. Halleluja. Today it's all about, heute wurde es immer dargegeben. Geht es immer um das Natürliche. How it is work. Wie werden dann Dinge funktionieren? You know, the Christ kingdom is not about the flesh. It's Denn about das the Königreich spirit. Von Christus, da geht es nicht um das Fleisch, sondern um den Geist. God children, we will say we are born again. Aber wir Kinder Gottes, wir sagen, wir sind wiedergeboren, wir sind errettet. Wir haben eine Beziehung mit Jesus Christus. But we have our natural, Aber wir haben auch noch natural to follow, to keep on following. Unsere natürliche Familie. Der wir nachfolgen. You know, they advise you. They tell you what to do. Sie geben uns Ratschläge und sie sagen uns, was wir zu tun und zu lassen haben. I don't know. Und nicht Jesus. They advise you. They, you know. You know, for somebody to be here, you have to really choose Jesus. Wenn du hier in dieser Gemeinde sein willst, musst du dich für Jesus entscheiden. Weil sonst wirst du rennen und dich nicht umdrehen. Because I'm not ready to preach what people want. Weil ich nicht bereit bin, etwas zu predigen, was Menschen wollen. Because I know it is being preached everywhere. Wenn das, was Menschen wollen, wird überall gepredigt. And nobody is saved. Aber es errettet niemanden. I will preach what Christ want me to preach. Ich werde das predigen, was Christus möchte, was ich predige. It might be so difficult. Vielleicht ist es schwierig zu schlucken. It might be so hard. Schwierig zu greifen, zu fassen. You know, if you have something before you come here. Wenn du etwas hast, wenn du etwas besitzt, bevor du hinkommst, once you get here, you are going to leave it. Wirst du diesen Besitz loslassen müssen. Because it's Jesus that is going to give you something. Weil Jesus wird dir etwas anderes you geben. Cannot have something du kannst nicht etwas or from the vom Teufel, von der Welt noch besitzen. I'll not bring it to Jesus und es zu Jesus bringen, damit er es segnet. He cannot turn Ishmael into Isaac. Er kann Ismael nicht zu Isaak machen. Allow him to give you. Lass zu, dass who is from him. Er dir das gibt, was von ihm ist. Is that so difficult to understand? He doesn't want to take anything from er will uns nichts wegnehmen. He knows that Satan gives things also. Er weiß, dass der Teufel auch Dinge gibt. Er gibt children, Kinder, gives Frauen, Ehemänner. Er hat all diese Sachen. Gives money to people. Er gibt Geld. Er gibt Karriere. He gives power, he gives er gibt Macht. Er gibt Position. Reject that of Satan. Aber verweigere das, was vom Teufel kommt. He never give anything freely. Denn nichts, was er gibt, kommt umsonst. He will give you one, he will take 100 er wird for you. Dir eins geben und wird 100 fordern. He give people money, er gibt Menschen Geld und zerstört sie durch look at your life today. Schau dir don't look an. At your life. Depression upon depression. Depression upon depression. Depression. Upon depression. Upon all the money is never, you know, that money cannot save you. Geld kann Satan. Diese Menschen nicht he retten. He is the root of that your money. Denn er ist ja die Wurzel von diesem Geld. It's only Jesus that's why it's called freedom. Deswegen nur Jesus Christus kann. Once he gives you things, he gives you power to enjoy it. Wenn er dir Sachen schenkt, dann gibt er dir auch die Kraft, diese Sachen zu genießen. That those things never control you. Damit diese you control Dinge those dich nicht kontrollieren, sondern dass du sie kontrollieren money kannst. Never control you. Das Geld kontrolliert you dich nicht. Du kannst das Geld kontrollieren. You know, money control them today. Weil der Mensch wird von Geld kontrolliert. Ich muss das und das kaufen. And control them and destroy them. Und sie haben das Geld und kaufen die Sachen, die sie meinen zu brauchen und es zerstört sie. Can you see that Jesus was having natural brothers and sisters? Ihr seht, Jesus hatte auch natürliche Geschwister. But his focus was aber not sein on Fokus them. Lag nie auf ihnen. Praise the Lord. Halleluja. His focus was on God's children. Sein Fokus lag auf Gottes Kindern, auf dir und auf mir. He was on his disciples. Auf seinen Jüngern. The disciple was, they were not his natural seine Jünger waren nicht seine natürliche Familie. They were just God's children. Das waren Kinder Gottes. Fremde, die zu Kindern Gottes wurden. Praise the Lord. Halleluja. He was having natural brothers and sisters. Er hatte natürliche Geschwister. That he was never one with them. Aber er war nicht eins mit ihnen. Praise the Lord. Halleluja. Don't they have natural brothers weißt du, and sisters? We are just one with them. Wir sind we will say we are one with Christ. Wir sagen, we are also one with the natural. Aber wir sind auch eins mit dem Natürlichen. You know. Two kingdoms. Zwei Königreiche can never live in a place. Können niemals passen nicht in einen Raum. You see, if you are of Jesus, wenn du zu Jesus Christus gehörst, the original, wirklich zu Jesus Christus, the Christ, you see, the Christ, you see, the true family, zur wahrhaftigen Familie. You are going to turn your back on one. Dann kehrst du einer Seite den Rücken zu. You know when you turn your when you turn like this, wenn your back is going to face somewhere. Wenn du auf eine Seite schaust, wird dein Rücken einer anderen Seite den Rücken kehren. If Jesus is here, wenn Jesus vor dir and steht your natural family, und deine natürliche Familie you hinter know, dir if you turn to Jesus, wenn du auf Jesus schaust, you see, you are going to turn back to the natural. Wirst du ihn in den Rücken kehren. And if you turn to the natural, aber nicht zum natürlichen you know, to umdrehst, wirst du Jesus den Rücken kehren. You cannot be of both. Aber du kannst nicht auf beide Seiten schauen. Du kannst deine Hand nicht auf den Flug legen und zurückschauen. I'm not saying hate them. Ich sage nicht, dass du sie we'll hassen sollst. Love them. Liebe sie. And that's why you choose Jesus. Und deswegen entscheidest du dich ja für Jesus. Und entscheidest dich nicht für sie. If you choose them, weil wenn du dich für sie jetzt entscheidest, wirst du sie später you verlieren. Choose for them. Du entscheidest dich für den Tod. Choosing them. Sich jetzt für sie zu is entscheiden. You submitting them to Jesus, so that Jesus will change your life. Indem du and now be of the same kingdom für Jesus entscheidest du dich für sie, weil Jesus kann sie dann erretten. Er hat dann Platz, um sie zu befreien. Und damit sie dann irgendwann mit dir erlöst sind und Jesus Christus dienen können. Praise the Lord. Halleluja. He was having natural brothers and sisters. Er hatte natürliche Geschwister. But he was never one with them. Aber er war nicht eins mit ihnen. In fact, his natural brothers never believed him. Seine natürlichen Geschwister haben ihm noch nicht mal geglaubt. They never believed. Sie haben immer an ihn gezweifelt. John 7. Johannes 7. John 7. Johannes 7. Vers 5. Vers 5. He said, for neither did his brethren believe in him. Denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. The natural never believed in him. Seine natürlichen Geschwister haben nicht an ihn geglaubt. He was never one with them. Er war nicht eins mit ihnen, er konnte nicht eins mit ihnen. God's children, aber heute sind die Kinder Gottes eins mit dem Natürlichen. The natural friends. Mit den natürlichen Freunden. The natural brothers and und den natürlichen Geschwistern. Natural parents. Mit den natürlichen Eltern. Wir sind eins mit ihnen. He was always one with the Spirit. Er war eins mit dem Geist. That is John 10:30. Johannes 10:30. He was one with er war the eins Father. Mit dem Vater. He said, "My Father and I, we are one." Mein Vater und ich, wir sind eins. And not my brother and I. Nicht mein Bruder und ich. Or my sister meine Schwester and I. Or even Mary. You know today Mary, Maria. The Catholic Church. Die katholische Kirche zum Beispiel. Mary. Maria. Daddy. It's not your will that any should perish. Es ist nicht dein Wille, dass irgendjemand in die Hölle geht. Er möchte, dass alle errettet sind. Praise the Lord. Halleluja. Jesus never pleased the flesh. Jesus hat nicht dem Fleisch gefallen. The natural parents or brothers die natürlichen and Geschwistern oder der natürlichen Eltern. Johannes 8. You know, we want to please our friends. Wir wollen unseren Freunden gefallen. You know that. We want to please them. Wir wollen unseren Freunden gefallen. So that when they want to celebrate birthday, damit wenn sie us. Geburtstage feiern, damit sie uns einladen. You know, please them, so that when they want to celebrate something, they invite you. Damit du eingeladen bist, damit du immer auf dem Laufenden bist, nie hinterherhängst. You know, if Satan says celebrate something, wenn der Teufel etwas feiert, willst du dabei sein? Look at John 8:29. Johannes 8:29. John 8:29. Susie, can you help us to read it? Verse 29. Er, der mich gesandt hat, ist bei mir und lässt mich nie allein, weil ich immer das tue, was ihm gefällt. Praise the Lord. Hallelujah. It is not pleasing your mother. Wie gefallen ich Father, the natural thing. It's not pleasing the flesh. Nicht dem Fleisch gefallen. It's pleasing your Father. Sondern Jesus Christus gefallen. I don't know. Can somebody get it? Praise the Lord. Hallelujah. You know, if somebody write books, all these natural books that they write. Wenn Leute Bücher schreiben, natürliche you know, it Bücher. Is always to please people. Es ist immer, um Menschen zu gefallen. How to please your friend, how to please yourself. Freunden gefallen, wie wir uns selbst gefallen. Jesus did not say he pleased himself. Aber Jesus hat gesagt, ich gefalle mir selbst. The Father. Ich gefalle dem Vater. He pleased the Spirit, ich gefalle because dem the Geist, is the Spirit. Weil der Vater der Geist ist. Jesus was 100% God. Jesus war 100% Gott. And he was 100% und 100% man. Mensch. Praise the Lord. Halleluja. Just like you and me today. Wie du und ich heute. We are 100% God. Wir sind 100% Gott. And we are 100% man. Und 100% Mensch, wenn wir wiedergeboren if sind. You have Jesus wenn Jesus Lord Christus Savior, unser Herr und Retter ist. If your spirit is now Christ, wenn dein Geist Jesus Christus something ist. Something more than good. Not just a song. The spirit of God in the heart of man is something more than der good. Geist Gottes im Menschen ist mehr als gut. Who can sing that song? Something more than good, something more than good. The spirit of God in the heart of man is something more than good, something more than good, something more than good. The spirit of God in the heart of man with something more than good. If Jesus come into you, wenn Jesus Christus in dich hineinkommt, lebt er in dir. You are 100% Jesus. Bist du hundertprozentig Jesus? You are 100% Christ. Du bist hundertprozentig Christus. But there is problem with your mind. Aber es gibt ein Problem in deinem Gedanken. The old program that have been there. Das alte Denken, der alte Mensch, you see that need to be erased, der to be clean, ausradiert werden muss. That you allow the Jesus in the spirit to come there. Du musst zulassen, dass Jesus Christus. This is one of the reasons why you have to come to the church. In deinen Gedanken, das ist einer der Gründe, weshalb du zur Gemeinde kommen solltest. That you know the truth. Damit du die Wahrheit erkennst, Gottes Wort hörst. In Gottes Wort rein. You don't study the word of God to be blessed. Du gehst nicht in Gottes Wort rein, damit du gesegnet you wirst. Study the word of God to know your father. Du gehst in Gottes Wort rein, damit du deinen Vater kennst. To know you, to know who you damit du are. Weißt, wer du bist. The new spirit der neue you, Geist, that der in dir ist, der in deine Gedanken know, kommen sollte. Der dein Denken, dein Handeln ändern sollte. Can somebody understand? Amen. Amen. You don't study the word. To be blessed, to be healed. Wir gehen nicht in das Wort, um geheilt zu sein. They are all his gifts. They are in pocket. Das alles ist ein Geschenk. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. John 8:29. Johannes 8:29. Look at it again. And he that sent me is with me. You know that you are sent. Wisst ihr, dass ihr the gesandt spirit seid? In you sent you. Der Geist Gottes in euch you hat know, euch gesandt. Wenn du zulässt, dass Jesus Christus that in dir ist, spirit, that Jesus, in you Jesus Christus sent in dir hat ist dann hat dich dann gesandt. Ja. Praise the Lord. Halleluja. You know, some are sent by Satan. Einige sind geschickt vom Teufel. You know, if Satan is inside, you wenn der Teufel send in dir you. Ist, dann schickt er dich immer. He will always do his job. Er wird immer sein Werk durch dich verrichten. Praise the Lord. Hallelujah. And he that sent me is with me. The Father hath not left me alone. For I do always those things that please him. You know, as a pastor or as a preacher, people will want me to please them with the message I preached. Als Pastor wollen viele Leute, dass ich ihnen das predige, was ihnen gefällt, was ihnen passt. You know, I know what they want. Ich weiß, was sie hören wollen. But I will not preach that. Aber das gebe ich ihnen nicht. Because I love them. Weil ich kein Verkäufer bin. Because if I preach what they want, they will wenn never be saved. Das predige, was sie wollen, dann werden sie nicht errettet. If I love myself, wenn ich mich selbst liebe, I will preach what they want. Werde ich das predigen, was so sie wollen. So that they will all be here. Damit sie alle hier sind. So that a lot of followers. Viele Nachfolger. That's not what I want. Das ist nicht mein Ziel. That is not the way I want to. Instead of that, I pack up. I just close. Stattdessen packe ich meine sieben Sachen und mache den Laden dicht. I'm after Jesus. Denn mir geht es um Jesus Christus. His words he gave me, no matter. Das, was er if it was one person that is remaining, selbst wenn es eine Person ist oder auch wenn es niemand mehr ist. Praise the Lord. Halleluja. I love them so much. I love the people. Ich liebe diese Menschen. You love your mother, you love your father. Du liebst deine Familie. You love them. You love them. You don't hate them. Du hasst sie nicht. They will be thinking that you even hate them. Sie werden denken, dass du sie hasst. No. You know, because the love that you are acting on is not the love of this world. They cannot understand. Und es war eben diese Liebe, nach der du handelst, nicht in dieser Welt ist, können sie die nicht nachvollziehen. You know what kind of love? Gottes the flesh Liebe. Cannot das understand. Fleisch kann das nicht verstehen. Because that love of God, you die know, Gottes, they cannot understand. Sie können es nicht verstehen. And they now read it as hate. Und für sie ist es Hass, es ist Verurteilung. Jesus said what? He always do what pleases the Father. Er sagt, er tut immer das, was dem Vater gefällt. But are we like that? Aber sind wir so? Do we do what pleases Jesus? Tun wir das, was Jesus gefällt? I'm not talking about the good of this world. Ich spreche nicht von dem Guten dieser but Welt. The good of religion. Das Gute dieser Religion. You know, today, you know, people, once you are doing it, people watch you. I don't want, I want, I want people to watch me. Bist du beobachtet? You know, I want to watch me. Ich will beobachtet werden. You know, somebody werden. That is looking for mistake. Hello, you will have a lot of. Weil jemand, der nach Fehler sucht, wird Fehler bei mir finden. You know what the world call evil? Das, was die Welt bösartig nennt. Is different from what the Bible call evil. Ist anders als das, was Gottes Wort bösartig nennt. You know, if I come out today and speak about. A woman marrying a woman is evil. Wenn ich darüber spreche, dass Homosexualität teuflisch ist. Oh, a man marrying a man is evil. You know, the world today, they say, unaccept. You know, you don't accept people. Die Welt wird sagen, du bist menschenfeindlich, du akzeptierst Menschen nicht. You know, they will call me evil. Sie werden mich bösartig nennen. Going against Christ. They call it good. Aber gegen Christus gehen, das nennen sie gut. God love them. Gott liebt sie. We love the homosexuals. Wir lieben Homosexuelle. And that's why we are to tell them the Und deswegen truth. Sollten wir ihnen die Wahrheit sagen. That the art is Satan. It's demonic. Das, was sie tun, God never create a man to marry a man. Dass Gott nicht, dass es nicht Gottes Plan war, dass ein Mann zusammenkommen und dass eine Frau und eine Frau zusammenkommen. And not Adam and John. Es waren Adam und Eva, nicht Adam und Hannes. And not Adam and Peter. Oder Adam und Petrus. Oh, it's not Adam and Eve. Sondern Adam und Eva. Male and female. Der Mann und die Frau. Und nicht zwei Männer oder zwei Frauen. Praise the Lord. Halleluja. He said, I do always those things that please him. And not that please the world. I do always those things that please das, my father. Was meinem Vater gefällt. And not what please this world. Und nicht, was dieser Welt gefällt. I don't know. Do you understand? It's not what please them. What please them is you just love man marrying a man, you see. I know that is not the root. Because the root is rejecting Christ. Die Wurzel vom Bösen ist, Jesus Christus zu verweigern. You know, the problem is not even das Problem ist nicht die Homosexualität. The problem is that they don't know Jesus. Das Problem ist, dass man they Jesus nicht have erkennt, Jesus. Dass man Jesus nicht Because hat. If you have Jesus, wenn man Jesus hat, you will follow Jesus. Wird man Jesus auch folgen. If you don't have Jesus, wenn du Jesus if you reject Jesus, wenn du Jesus verweigerst und ihn ignorierst, you will follow Satan. Wirst du dem Teufel nachfolgen. And Satan, we know his job. Und der Teufel kennt we sein know his work. Er weiß, wie er zu arbeiten hat. Turn the word of God from male and female to two male to female. Er wird Gottes Wort umkehren und du wirst nach seiner Musik tanzen. It's not only that it turned today. Look at Christmas. Auf Weihnachten zum Christmas Beispiel. Supposed to be celebrating Christ. An Weihnachten sollte es eigentlich um Jesus it's Christus not gehen. About Weihnachten. Aber es geht jetzt um den Weihnachtsmann. it's not about Weihnachten. Es geht um den Weihnachtsmann. Nothing Jesus es geht nicht mehr um Jesus Don't Christus. Look at everywhere. Überall. It's not about buying gifts. Es geht darum, Geschenke zu kaufen. Buying gift upon gift upon gift. Geschenke über Geschenke kaufen. Aber wo ist Jesus Christus? He is the greatest gift. Er ist das größte Geschenk. He is our gift. Er ist unser Geschenk. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Jesus is our gift. Jesus ist unser Geschenk. Satan turned it to the natural gift. Aber der Teufel hat es zum natürlichen Geschenk gebracht. He's gonna buy natural gift instead of bringing, instead of giving people Jesus, he's not giving people anstatt die Leute Schuhe, Jesus zu geben, jetzt Besitz, yes. Schuhe, Autos, Dinge. Look at Easter. Oder Ostern. Turn to egg. Da geht's Ostereier und Hasen. Easter supposed to mean celebrating Christ. An Ostern feiern wir Jesus Christus. Celebrating his blood. Sein Blut feiern. Because without his blood, weil ohne sein Blut, I can never be saved. Wäre ich heute today. Nicht hier. I cannot be called a son of God. Da kann ich nicht Sohn Gottes genannt Praise werden. Praise the Lord. Halleluja. Without his blood, ohne sein Blut, I am still in bondage. Bin ich immer noch in Gefangenschaft. But I thank God for Easter. Aber ich danke Gott für Ostern. Easter is not a time of being sad. Es ist nicht eine Zeit der Trauer. You know, Catholic or some churches, you know, they see it as No, it's a time of joy. It's a time Zeit of freedom. Feier. Without the blood, we can never Denn be ohne free. Das Blut können wir nicht frei He's celebrating our freedom. Wir feiern unsere Freiheit. Danke, Jesus Christus, dass du dein Blut für mich geteilt hast. Halleluja. Ich tue allzeit das, was meinem Vater wohlgefällt. Und nicht, was meiner Tante wohlgefällt. Und was mein Onkel. Wir wollen ihnen gefallen. Jesus said, I please, Jesus sagt, I do what ich tue das, was meinem Vater gefällt. Und nicht, was I don't do what please my mother. Ich tue nicht das, was meiner Mutter gefällt. Stop doing what please your mother. Hör auf, das zu tun, was deiner Mutter gefällt. You see, you know your mother will want you to pass in this school. Deine Mutter will, dass du in der Schule bestehst. Do what please your father. Tu das, was deinem Vater gefällt, Christ. Was Jesus Christus gefällt. Christ never see your results. Christus sieht nicht auf deine Ergebnisse. The results of your school. Er schaut nicht auf deine Schulergebnisse. Er sieht auf deinen Glauben. Praise the Lord. Halleluja. We don't prosper by our results. Wir haben nicht wohl gelingen durch unser, Ergebnisse in der Schule, sondern indem wir Jesus, an Jesus Christus glauben. Praise the Lord. Halleluja. He's not what pleases pastors. Es geht nicht um das, was dem Pastor gefällt oder Predigern gefällt. Tu nicht das, was mir gefällt. Tu das, was dem Herrn gefällt. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Luke 14. Lukas 14. Jesus spricht hier über Hass. From verse 25. 24. 25. Verse 25. He said, and there went great multitude with him. And he turned and said unto them, if any man come to me and hate not his father, are we there? Mm-hmm. You know the world we call it. This world we call it hate. Diese Welt nennt es Hass. If you choose Jesus and you hate your mother, they call it. Deine Mutter verweigerst, nennen sie es Hass. And that's why here Jesus is also calling it hate. Deswegen nennt Jesus es hier auch Hass. If any man come to me and hate not his father, are we there? Lukas 14, Vers 26. My son, can you read it, chat? Verse 26. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Daddy, you cannot have something and bring it to Jesus to bless. Allow Jesus to give you whatever. Du kannst nicht etwas haben und darum bitten, dass Gott es segnet. Du musst dir von Jesus Christus etwas geben lassen. You know, you cannot go and collect something from Satan and bring it to Jesus to bless. Du kannst dir nicht etwas vom Teufel geben lassen, damit es Jesus segnet. Oh. If any man come to me, I hate not his father, a mother, and his wife, and children, and brethren, and sister, yea, and his own life also. He said, hate them. Das alles hassen. He cannot be my disciple, he cannot be my follower. So kann ich mein Nachfolger sein, mein Jünger sein. Choosing Christ, this is why we say you hate whatever you rejected. Wenn du dich für Jesus Christus entscheidest und gegen eine Sache, werden Leute sagen, dass du diese Leute oder diese Sache, der du den Rücken kehrst, hast. To hate is not to destroy. Zu hassen heißt nicht zu zerstören. You know, some people will say they hate. That Jesus said here, you have to hate yourself. It doesn't mean that you have to destroy your body. dass Jesus sagt, dass du dich selbst hassen sollst, heißt nicht, dass du dich selbst zerstören sollst, dass du dich selbst quälst. Er sagt, entscheide dich für mich. Du siehst mich, wenn du mich herumschaust. Du siehst nicht mehr deine Eltern. You see that he is not hate and killed. It's not the hate of this world. Es ist nicht der Hass dieser Welt. Can somebody understand? Wenn Zerstörung endet. It's not the hate of this world. Es ist nicht der Hass dieser Welt. You know what the hate of this world? He says, you know what? They do like this. He says, to kill. No, the hate. Endet, you know, the hate of God is Zerstörung. The hate of Christ's kingdom is choosing Christ. Aber der Hass und Königreich Gottes bedeutet, sich für Jesus Christus entscheiden und gegen das, was nicht Jesus Christus ist. Whatever is not of Christ, you hate. Das, was nicht von Christus ist, das hassen wir. I just love whatever is coming und lieben das, was vom Herrn kommt. Can somebody understand? Praise the Lord. You know your mother before this time, before you are coming to Christ. You know your mother might have been the number one in your life. Aber vielleicht deine Mutter die Nummer 1. Aber jetzt ist sie nicht mehr die Nummer 1. Wer ist jetzt die Nummer 1? Jesus Christus. Before you are coming to Christ, you know your husband might have been the war vielleicht dein Ehemann die Nummer 1. That is no longer the number 1. Aber jetzt ist sie nicht mehr die Nummer 1. Number 1 is now Jesus. Jesus ist jetzt deine Nummer 1. So also are all others. Und genauso geht's mit jedem, mit jeder anderen Sache. Halleluja. Allow him to be your number one. Lass zu, dass er deine Nummer 1 ist. Your number two. Und nicht Nummer 2. Not your my mother is number one. Jesus is number two. That's Satan. Nicht meine Mutter steht an erster Stelle, danach Jesus Christus. That position must be occupied by Jesus. He is the savior, not Jesus your mother, the savior. Weil er der Retter ist und nicht deine Mutter. He is the one that shares blood. Er hat sein Blut vergossen. Es ist Gottes Blut. And not the natural blood. Und nicht das natürliche Blut. No, your mother. It get better, you are deine Mutter hat dich hier auf diese Welt gebracht. Aber sie ist nicht dein Retter. Without Jesus, ohne Jesus gehst du in die Hölle. Mit deiner Mutter. If your mother is not saved, wenn you are nicht not errettet saved, ist, you will go to hell. Wird beide in die Hölle gehen. Jesus geht es um den Geist und nicht um das Fleisch. People will go to hell. Leute werden in die Hölle gehen. Leute gehen in die Hölle. Ah, praise the Lord. Halleluja. Then verse 27. And whosoever doth not bear his cross and come after me cannot be my disciple. For which of you, look at verse 28. I'll quickly just divert a little bit for this 28. Amen. Verse 28 to the end. You know, before you come to, you know, you have to make up your mind. Du musst dich entscheiden. You learn to now make up your mind to follow Christ forever. Dich zu entscheiden, Jesus Christus für immer nachzufolgen. We have to make up our mind. Wir müssen uns entscheiden. To follow Jesus, Jesus forever. Für immer zu folgen. The Bible said, they did evil. Somebody did evil because he refused to make up his mind to follow God. Die Bibel sagt, jemand hat Böses getan, weil er sich nicht vollkommen für Jesus Christus entschieden hat. You see, he refused to make up his mind to seek God. Er hat sich nicht vollkommen dafür entschieden, Gott zu suchen. That no matter what, ist egal was. Christ, I belong to Christ. Ich gehöre zu Christus und er gehört zu mir. You have to make up your mind. Du musst dich dazu entschließen. That's what he talks about here. Du musst einen Entschluss fassen. Look at it. He said, which of you intend to build a tower? Seated not down first, and contest the cost, whether he have sufficient to finish it. Denn wer von euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er die Mittel hat zur gänzlichen Ausführung. You know, if it means death, wenn es Tod bedeutet, will you still be there for Jesus? Wirst du immer noch für Jesus da sein? You have to make up your mind. Wir müssen uns entscheiden. Just like Jesus is saying here. So wie Jesus sagt. What's it mean to choose anybody? You see, to choose who between who and who? Jesus and whosoever. Wenn du dich entscheiden musst zwischen Jesus und irgendetwas anderem. Like my daughter chose last night. Wie meine Tochter sich entschieden hat letzte Nacht. And even the brother. Und auch ihr Bruder. Yeah, no, do not. I thought of that of the brother. Ich habe über ihren Bruder nachgedacht. As I said, doing it because he was the mother was not in the marriage. Tut er es, weil seine Mutter nicht auf seiner Hochzeit war? That should not be the motive. Das sollte nicht das Motiv sein. The motive is to be. Das Motiv ist. This marriage is not of Christ. Dass diese Ehe, dieses Zusammenkommen nicht von Jesus Christus. The motive should be they reject Christ. Sie verweigern Jesus. And not. I believe in the true God. The und sie true glauben Christ. An den wahrhaftigen Jesus. I don't know if somebody understand. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Then in verse 29 said, least happily after he had laid the foundation and is not able to finish it. You know, you can start something and not able to finish it. Du kannst etwas anfangen und du bist nicht in der Lage, es zu beenden. You can start with Jesus and not able to finish, continue with Jesus. Und nicht in der Lage, es fertig zu bringen. To end with Jesus. Mit Jesus. It is more than finishing with Jesus than even starting with Jesus. Ist mit Jesus erfolgreich zu Ende bringen, ist sogar wichtiger als anzufangen. Denn viele haben angefangen. Aber sie konnten es nicht zu Ende bringen. Sie konnten nicht weitermachen und es nicht zu Ende führen mit ihm. Sie fangen an, sie hören der Predigt zu, aber es ist ihnen zu viel. Als Jesus gepredigt hat, dass sie sein Fleisch essen werden und sein Blut trinken, sind viele weggelaufen. Sie sind sie haben mit ihm angefangen. Sie waren am Anfang dabei, aber sie konnten nicht weitermachen, weil es ihnen zu viel war. Aber wir danken Gott für den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist unser Helfer, der uns hilft, zu glauben, auch das Schwierige. Praise the Lord. Halleluja. We thank God for the Holy Wir danken Gott für den Heiligen Geist, that we have, that can help haben, us to continue. Der uns helfen kann, weiterzumachen. Amen. Amen. He said, then least happily, after he had laid the foundation, and is not able to finish it, all that he behold, it begin to mock him, saying, this man began to build, and was not able to finish. Praise the Lord. Hallelujah. Look at verse 31. So they help us to read verse 31 and verse 32. Oder welcher König, der ausziehen will, um unter einem anderen König Krieg zu führen, setzt sich nicht zuvor hin und berät, ob er imstande ist, mit 10.000 dem zu begegnen, der mit 20.000 gegen ihn anrückt. Wenn aber nicht, so sendet er, solange jener noch fern ist, eine Gesandtschaft und bittet um die Friedensbedingungen. Praise the Lord. Halleluja. Jesus is telling us to prepare our hearts. Jesus sagt, wir sollen unser Herz vorbereiten. That we are to know if anything, if the worst, if it gets to the worst, will you still follow him? Wenn es zum if things get worse, schlimmsten Fall kommt, wirst du mir noch nachfolgen? If things nothing is even working at all. Wenn nichts funktioniert. Are you still able to follow him? Bist du noch in der Lage, ihm nachzugehen? Praise the Lord. Halleluja. He said you have to make up your mind. Du musst dich entscheiden. That's why you don't come to him because of things. Deswegen kommst du nicht zu Jesus wegen we don't Sachen. Come to him because of healing. Wir kommen nicht zu ihm wegen Heilung. We come to him because he is God. Wir kommen zu ihm, weil er Gott ist. Praise the Lord. Halleluja. That you don't come to him because of healing does not mean he is not a healer. Aber nur weil du nicht deswegen zu ihm kommst, heißt es nicht, dass er kein Heiler ist. But that is not to not be your motive. Das ist nicht das Motiv. I came to Jesus because I was having problems. Ich bin damals zu Jesus gekommen, weil ich Probleme hatte. But when I got there, aber als ich dann bei Jesus and angekommen I find bin, out that it's not about the problem. Habe ich erkannt, dass es nicht um das Problem geht, sondern dass es darum geht, praise ihn zu erkennen. The Lord. Halleluja. You know, it was the problem that were so heavy in my life. Die Probleme waren groß in meinem Leben. for solution. Ich habe nach Lösungen gesucht. I'm coming to Jesus. Weil ich zu Jesus gekommen bin. Habe ich erkannt, es geht nicht um das Problem. It's about having relationship. Es geht darum, Beziehung mit Jesus Christus you zu haben. You know, once you know him. Und wenn du ihn erkennst, once you have him and you know him and you have relationship und Beziehung mit ihm hast, the light is on. Ist das Licht an. Those darkness und diese Dunkelheit wird verschwinden. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. That is who he is. Und das ist Jesus Christus. Receive him as he is. Akzeptiere ihn so, he's wie er ist. He's not making up your mind before coming. Und hab, have it changed before coming to him. Oft kommen wir schon zugepackt zu ihm. We have a lot of things. Wir haben viele Dinge mit you know, uns. I have a boyfriend before coming. Ich habe einen Freund. And I just want God to bless und ich will, dass Gott diesen Freund segnet. You see, because we are already planning weil wir for schon the marriage. Vorhaben zu heiraten. You know, if somebody like that is here, wenn jemand hier in dieser Gemeinde ist, tell that person, I thank God that you are here. Dann werde ich sagen, danke Gott, dass du hier bist, weil er liebt dich. You know, you can marry that will destroy you. Du kannst heiraten, diese Heirat wird dich, diese Ehe wird dich zerstören. You know, you can marry and you're just about dead all over in your life. Du kannst heiraten, diese Ehe ist einfach nur tot, denn Ehe ist nicht Erlösung. You know, I'm somebody like that. If that person come here, I say thank Jesus that you are here. Bin ich dankbar, dass du hier bist. He loves you. Er liebt dich. More than any other thing. Mehr als alles andere. More than you can even imagine. Mehr als du dir vorstellen kannst. That's why you are able to be here. Deswegen bist du überhaupt hier. Because you have to leave that boyfriend. Weil diesen Freund, diese Freundin, you have to give each other time. Du musst ihr müsst einander zeigen. Sag dieser Person, dass sie den Herrn sucht. Und du suche den Herrn. Und erfahre, erkenne, ob ihr überhaupt eins seid, ob ihr überhaupt von Gott füreinander seid. If the Lord, you know, you can marry 5 husbands, never marry the one the Lord wants. Weil du kannst 5-mal heiraten, du hast immer noch nicht die Person geheiratet, die Gott für dich möchte, wie die Frau am Brunnen. He was married 5 times. Sie war 5-mal schon verheiratet. No, und keiner von diesen 5 war ihr Ehemann. Praise the Lord. Halleluja. He wants the best for you. Er will das Beste für dich. He wants his own for you. Er möchte das, was er hat für dich. Because he knows that Satan has his own. Weil der Teufel hat auch seine eigenen Kandidaten. Satan has a lot. Er hat viele Leute. There are so many. So viele. But he only has one. Aber er hat nur eine Person for you. Für dich. Praise the Lord. Halleluja. I will tell that person separate. Ich würde dieser Person sagen, trennt euch. Let the Lord direct. Lass zu, dass der Herr dich leitet. And within a short time you will see. In einer kurzen Zeit wirst du erkennen, du wirst seine Stimme hören. That you obeying his voice at all is a big deal before him. Denn dass du überhaupt seiner Stimme gehorchst. That you separate yourself from that person. And tell that person the truth. Dieser Person die Wahrheit. But before I was blind, but now I can see. Vorher war ich blind, jetzt sehe ich. Before it was without Jesus. Vorher war es ohne but Jesus. But now I am with Jesus. Aber jetzt bin ich mit Jesus. I was blind, but now I can see. Ich war blind, aber jetzt kann ich sehen. I can now know that ich erkenne jetzt. It is not me that gives my husband, that gives my mate. Nicht ich mir meinen Ehemann I don't know any good hole, to weil ich noch nicht mal weiß, was gut I ist. Want the Lord to ich möchte, dass der Herr für mich entscheidet. Praise the Lord. Halleluja. It's not buying clothes in the market. It's not like buying food. Es ist nicht so wie Klamotten shoppen gehen, wie Kleidung kaufen, Lebensmittel einkaufen, sondern es ist gesalbt von Gott. Es sollte gesalbt sein. That's marriage. Das ist Ehe. That's why Jesus said. What God has brought together. Deswegen sagt Jesus, das, was Gott zusammengebracht hat, let no man put us das kann kein Mensch trennen. But a lot today. Aber viele. It is what beauty has brought together. Es ist, was Schönheit zusammengebracht hat. It's what money has brought together. Geld zusammengebracht hat. It is what, you know, was Bildung zusammengebracht hat. There are a lot of things that it's not God at all. It's not Christ at all. Es ist nicht Christus. You don't look far to see how marriage has been destroyed. Und wir sehen, wie Ehen zerstört werden. The only one that will live. Oder Ehen in den Abgrund. That the Lord wants is the one that he brings together. Mm-hmm. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Elizabeth 22. They know the OS, why the door, why the order is yet a great way off. Or let me read from 31. Or what king going to make war against another king? Seated not down. First, you know, if we are going to buy a car, we check our account. Do we have enough money? Wenn wir ein Auto kaufen wollen, müssen wir erstmal gucken, ob wir genug Geld haben, um das Auto zu kaufen. If we are, you know, if we want to buy things, we check your account. Do I have enough? Habe ich genug? To do it. Um es zu bezahlen. That's what Jesus is saying here. Das sagt Jesus. The enough that he wants us to see. Ist genug, was wir sehen sollen. It's making up our mind to follow him forever. Ist, dass wir uns entscheiden und entschließen, ihm nachzufolgen für immer. It's not. It is not looking at our inside our portemonnaie or our account if there is enough money. Nicht in unser Portemonnaie oder auf unseren Kontostand schauen. It is believing him forever. If you are able to continue. If you are able to continue to be able to believe him forever, für immer an ihn zu glauben. Can somebody understand? If you understand, please raise up your hand. Praise the Lord. Hallelujah. You see, he's not looking at your portemonnaie. Nicht auf unser Portemonnaie. He's not looking at your savings. Auf unsere Ersparnisse. It is, are you able to believe me? Even when nothing is working. Sind wir in der Lage, ihm zu glauben, auch wenn nichts funktioniert, auch wenn das Haus nicht funktioniert, bereit ist, was du kaufen möchtest. Praise the Lord. Hallelujah. A war king going to war, to make war against another king, seated not down, first, and consulted whether he be able with 10,000 to meet him, that cometh against him with 20,000. He want us to check. Ich möchte, dass wir schauen. Are we ready to follow him? Sind wir bereit, ihm für immer zu folgen? He's not checking how much you want, you have. Nicht, wie viel wir haben. He's not checking your account. Nicht unser Konto nachschauen. You know, today got children. You know, we do things like the dead people. Die Kinder Gottes, wir tun die Dinge so wie die Toten. We don't do things how God wants us to do it. Wir tun sie nicht so wie Christus es möchte. How it is done in His own kingdom. Wie es in seinem Königreich getan wird. In the natural world, you know, before you buy a house, you want to check if you have enough money. Natürlich, wenn du ein Haus kaufen willst, irgendwas kaufen willst, guckst, ob du überhaupt genug Geld hast. You know, in the Christ kingdom, you believe, you check, you believe. Aber im Königreich Gottes. Schauen wir, ob wir glauben. Glauben wir auch, wenn es nichts gibt. Even when you fail, wenn wir versagen, you know, in the natural world, we study, so that to pass. In der natürlichen Welt lernen wir so viel, damit wir bestehen. You see, in Christ kingdom is another way in time. Aber im Königreich von Christus ist es anders. You believe him. Wir glauben an ihn. And keep on believing him. Glauben ihm weiter. That even when you fail, you still believe him. Wenn wir versagen, glauben wir ihm dennoch. You believe him because it is not your result. Aber es geht dir nicht um Ergebnis, nicht Ergebnisse kontrollieren. It is Christ in you that is sondern Jesus of your in dir, er ist die Hoffnung deiner Herrlichkeit. Er ist your victory. Dein Erfolg. It is Christ in you that is your promotion. Er ist deine Beförderung. I don't know if somebody is understanding. Praise the Lord. Halleluja. Then it now says verse 32. Or else, while the other is yet a great way off, he sendeth an ambassador and desired condition of peace. So likewise, whosoever he be of you that forsaketh not all that he had. Huh. Oh, Jenny, can you help me to read it? Verse 33. Are you there? Okay, help us to read the chat. So kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. So likewise, whosoever he be of you that forsaketh not all that he hath, he cannot be my disciple. Praise the Lord. Hallelujah. They now talk about salt also. Spricht hier auch über das Salz. Salt is good. Das Salz ist gut. But if the salt have lost its savour, you know, if you believe, Wenn du glaubst. If you stand, you're not coming to Jesus. Zu Jesus kommen. Wie kommst du zu Jesus? It is by believing him. Indem du an ihn glaubst. That's how you became saved. So wurdest du errettet. And that's how you get everything. Und so everything in your spirit coming to your physical. Du kommst auch alles, was in deinem Geist ist, in dein physisches Leben. You see, you believe him. Du glaubst an ihn. You see, are you still going to believe? Wirst du weiterhin glauben? Or are you going to miss religion with it? Oder wirst du Religion? That you no longer see what he did for you and not see what you do for yourself. Da reinmischen und nicht mehr auf das schauen, was er für dich getan hat, sondern auf einmal auf das schauen, was du für ihn getan hast. Das ist wie eine Soße. Und du schüttest Wasser und Wasser hinein und diese Soße ist geschmacklos. Then in verse 35, it is neither fit for the lamb nor yet for the donkey. But men cast it out. That's how religion is today. Und so ist Religion. The thing that coming to Jesus, coming to Christ is religion. Sie glauben, zu Christus zu kommen, ist Religion. No, it's not religion. Es ist aber nicht Religion. Jesus is a person. Jesus Christus ist eine Person. Once you receive him, wenn du ihn empfängst, kommt er in dich hinein. It's not about religion. Es geht nicht um Religion. People, they reject religion. Leute verweigern Religion. Aber sie haben Jesus Christus nicht because geschmeckt. Because that thing that tests religion is testing Jesus. Weil sie glauben, Jesus, sie glauben, Religion zu schmecken, ist Jesus Christus zu schmecken. No, they are two different things. Das sind zwei verschiedene Dinge. Praise the Lord. Halleluja. You see, you test religion. No, once you test religion. That's not Jesus. It's just religion. Wenn du Religion schmeckst, ist es Religion, aber Jesus nicht Jesus. Is not religion. Jesus ist nicht Religion. And what they test it. And they look at the test. It's not good. Like Jesus. Like it is written here. You see, it's not good. The thing that is Jesus, it's not Jesus. If you really drink of Jesus, you will never taste any longer. Wenn du wirklich von Jesus trinkst, wirst du niemals wieder dürsten. Amen. Who understand? That woman at the well. Die Frau am Brunnen. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. He that hath ears to hear, let him hear. Praise the Lord. Halleluja. Go to Second Chronicle. Quickly go there. Zweite Chronik. Okay. Second Chronicle, amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Second Chronicle 12. Zweite Chronik 12. Verse 14. 14. He said, "And he did evil. Somebody did evil here. Jemand hat Böses getan. Praise the Lord. Yeah. Not preparing your mind to follow him forever. Weil du dich nicht entschlossen hast, ihn even when he come to death. Even when he come to nothing is working. We will still follow him. Wirst ihm dennoch folgen. Praise the Lord. Halleluja. While others are making it, they are having more money and you are having nothing. Andere mehr und mehr verdienen und will you still follow him? Wirst du Jesus dennoch folgen? He said, and look at it. And he did evil. Somebody did evil. Jemand hat why? Gemacht. Because he prepared not his heart to seek the Lord. Denn hatte sein Herz nicht darauf gerichtet, dem Herrn zu suchen. He did not make up his mind and no matter what, er hatte sich entschlossen, dass er Jesus bis zum Ende folgen wird. He did evil. You see what God, what the Bible called evil. Was die Bibel böse nennt. Today's world will never call it evil. Aber die Welt würde das nicht böse nennen. You know when we not to seek the Lord. Nicht den Herrn. Not to prepare your mind to follow Jesus. Den Herzen nicht vorzubereiten. Das würden sie niemals böse nennen. You see one of the things that the Bible called evil is if you refuse to prepare your mind to know that it is not about the result. Es geht nicht um das Ergebnis. It's about Christ. Es geht um Jesus Christus. Praise the Lord. Halleluja. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. If you remember the three Hebrew boys. Oder die drei hebräischen Jungs. No matter what, I will continue. That's what they said. Egal wie es ausgeht, wir werden dem Herrn gehorchen und nicht dem König. He said, no matter what, we will continue. Wir werden dem Herrn gehorchen und nicht dem König. No matter what, We will continue with the Lord. Wir werden dem Herrn gehorchen. You know, some people say, they look at it and call it a thing. Look, let's go there. Daniel 3, I suppose. Let's go there. Daniel 3. Daniel 3. Go to Daniel 3. And see something here. Maybe we even have it later, but I don't know if we are able to get there today. Amen? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Daniel 3. Let's go there now. Are we there, please? From verse 15. Let's read from verse 15. Daniel 3, verse 15. Look at it, follow it with me. He said, are we there, please? Yeah. Okay. Now, if you be ready, that at what time you hear the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, and dulcimer, and all kinds of music, you fall down and worship the image which I have made. Well, but if you worship not, you shall be cast the same hour into the midst of the burning fiery furnace. And who is that God that shall deliver you out of my hands? You know, when people are speaking, they speak as if they are God. Wenn Leute sprechen, sprechen sie so, als ob sie Gott sind. They speak as if they know. If they sleep, do they even know how to wake up when you sleep? Sie tun so, als ob sie Gott sind. They don't behave as if they are God. You know, a king here behaves as if he is the God. Dieser König tut so, als ob er Gott ist. And God is the king. He is the God. And not the God, the true God. But he is the true God. That's how he behaves here. Er tut so, als ob er Gott ist. He said, who shall deliver you? He said, and who is God? Who is that God that shall deliver you out of my hands? Praise the Lord. Hallelujah. Then look at verse 16. 16. Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we are not careful to answer thee in this manner, this matter. Verse 17. If it be so, our God, whom we serve, is able to deliver us from the burning fiery furnace, and will deliver us out of your hand, O king. But if not, this is somebody that made up their mind. Was jemand, der sich no matter what. Egal was. Can you see how to make up your mind? Sieht, wie man sich entscheidet. No matter what, even when egal, things are ausgeht, auch wenn die Dinge nicht gut sind. The Lord is still my savior. Der Herr ist immer noch mein Retter. Praise the Lord. Halleluja. Look at it, verse 18. 18. But if not, you know, this is also called a conditional love. Das ist auch bedingungslose that Liebe. These three Hebrew boys, dass diese drei hebräischen Jungs for God. You know, a conditional love. Bedingungslose Liebe. A conditional love is not love that is not based on things. Eine Liebe, die nicht auf Bedingungen basiert. God love was unconditional. Gott liebt uns bedingungslos. It was not when we were holy that he died for us. Er ist nicht für uns gestorben, als wir heilig waren. He died for us even when we were sinners. Und als wir Sünder waren. Praise the Lord. Halleluja. And that is unconditional love. Das ist bedingungslose Liebe. You know, you can die for somebody because he's good to du you. Kannst für jemanden sterben, weil but to do something for somebody that hates you, that is your enemy. Weil er gut zu dir ist. Aber für jemanden zu sterben, der dir nichts bringt, der einfach, der dich sogar hasst, das ist bedingungslos. And that same conditional love that he wants us to have for him. Und genau diese bedingungslose Liebe sollen wir auch für ihn haben. You said that you love him no matter if I don't pass exam. If I pass, ob ich bestehe oder Durchfall, dass er immer noch mein Jesus ist, ob ich heirate oder nicht. Who can get it? How conditional, you know, that is no reason if he did not do this for me. It's no longer my God. Can somebody get it? Like this Hebrew, the three Hebrew boys. Die drei hebräischen Jungen. He said, but if not, verse 18, be it known unto thee, O king, that we will not serve your God, nor worship the golden image which thou hast set up. No matter what, kill us. Ja, was tut uns? A conditional love in return for God. Liebe. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. That is the love we want us to have for Him. Das ist die Liebe, die wir für ihn haben. Not the love when things are good. Nicht die Liebe, wenn you see, comparing yourself to others. Uns mit anderen vergleichen. God is making it. What about me? Andere, bei anderen läuft es. What about me? Sie haben Sachen, aber ich habe nichts. Have a conditional love. Habe bedingungslos. Now you can see if you read it. Let make it as your homework. Read that of Shadrach, Meshach and Abednego, all of you. Lies Daniel 3 als Hausaufgabe. And my son too. Read it, eh? Please, you show him at home, eh? So that he can read it, eh? That of Shadrach, Meshach and Abednego. You read it. That is, I'm sure, the whole of. Daniel 3. Mm-hmm. Praise the Lord. Amen. The three could not burn. Die drei sind nicht verbrannt. No fire could burn them. Kein Feuer konnte sie verbrennen. Praise the Lord. Amen. If you choose him, you are untouchable. Wenn du dich für ihn entscheidest, bist du unantastbar. You know, the whole world can save, will save, mother can save you before the fire. Deine Mutter kann dich vor dem Feuer befreien. But who can save you in the midst of fire? Aber wer kann dich im Feuer befreien? It's only Jesus. Oh, Jesus Christus. Parents can save you before Eltern the fire. Können vor dem Feuer. You know, befreien. Inside the fire. Aber im Feuer. Jesus was with them there. War Jesus mit ihnen da? They never. They did no smoke was smelling on their body. Sie haben noch nicht mal nach Rauch gerochen. I read it. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Okay, so many. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. We don't preach hate. Wir predigen nicht Hass. We preach God kind of love. Wir predigen Gottes Liebe. But because the world they don't understand it. Aber die Welt das nicht versteht. They see it as hate. Sehen sie es als Hass. Praise the Lord. Halleluja. We don't preach hate. We preach God kind of love. Wir predigen Gottes Liebe. That's what is different. Das ist der Unterschied. The natural man cannot know the things of God. Der natürliche Mensch kann die Dinge Gottes nicht erkennen. Praise the Lord. Halleluja. We don't preach hate your mother, hate your father. Wir predigen nicht, hasse deinen Vater, hasse deine Mutter. We don't preach, choose Christ. Wir predigen, entscheide dich für And Christus. And allow Christ to choose for Und you. Und lass zu, dass Christus für dich entscheidet. Amen. Amen. We don't preach hate. Wir predigen nicht Hass. But God kind of love. Aber Gottes Liebe. The world may see it as hate. Für die Welt ist es Hass. You see, God kind of love is to hate evil. Aber Gottes Liebe bedeutet, das Böse zu hassen. What God called evil. Das, was Gott böse I know nennt. What this world called evil. Und nicht, was diese Welt böse We could go to Psalm 97. Psalm 97. Psalm 97, verse 10. It says, ye that love the Lord, hate evil. To love the Lord is not loving everything. Den Herrn zu lieben heißt nicht alles zu lieben. There are things he wants you to love, es and gibt there Sachen, are die du things lieben sollst you want you to hate. Und Sachen, die du hassen sollst. You don't just love everything. Du liebst nicht einfach alles. You that love the Lord, hate evil. Praise the Lord. Halleluja. He wants us to hate evil. Er möchte, dass wir das Böse hassen. What kind of evil. What God called evil. Das, was Gott bösartig nennt. I know what this world called evil. Ich, was diese Welt bösartig nennt. Praise the Lord. Halleluja. 1 John 2. 1. Johannes 2. Amen. Amen. 1 John, quickly go to 1 John. 1 John 2. 1 John 2. He said, hate evil. Hast du das Böse? What he called evil. Das, was er bösartig nennt. You know, we love our job more than we love God. Wir lieben unsere Arbeit mehr, als wir Gott lieben. We spend more time with our job more than we spend time with God. Wir bringen mehr Zeit in unsere Arbeit als mit Christus. Praise the Lord. Halleluja. 1 John 2, 15 to 17. 15 bis 17. It said, love not the world. Are we there, please? Praise the Lord. You know, he told us to love, to hate evil. Er hat uns gesagt, wir sollen das Böse hassen. Yeah, we just read, you see. And he is telling us what we are not to love. Hier steht, was wir nicht lieben sollen. He's telling us what we are not to love. He's explaining it to us. Er erklärt uns, was wir nicht lieben sollen. He said, love not this world, neither the things that are in the world. You know, people, they love money. Und sie lieben Geld. They love money. The Bible said that the love of money is the root of all evil. Die Bibel sagt, dass die Liebe zum Geld die Wurzel allen Böses ist. Kinder Gottes sollten Geld nicht lieben. Money is to love you. Das Geld sollte dich lieben. And not you loving money. Und nicht, dass du Geld liebst. But you can see that even God's children love money more than yourself. Es gibt sogar Kinder Gottes, die das Geld mehr lieben als Ungläubige. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. You cannot love both. Du kannst nicht beides lieben. God, that is Christ and the world. Christus und diese Welt. He said, if any man love this world, if you love money, you wenn du cannot Geld liebst, love God. Kannst du Gott nicht lieben. If you love things, du you Dinge can't. Liebst. He said, you know, you cannot love both. Du kannst nicht beides lieben. He said, if any man love the world, the love of the Father is not in him. It means you cannot love both. Das heißt, du kannst beides nicht lieben. You choose what du musst dich entscheiden, was du liebst. What will prevent you from coming to the house of God? Was hält dich davon ab, in Gottes Haus zu gehen? You know, for us, it's when people visiting us can even prevent us. Selbst Besuch kann uns davon abhalten, in Gottes Haus our zu gehen. Our job can prevent us. Unsere Arbeit kann uns davon there abhalten. There are a lot of things that es gibt can. Viele Dinge. You know, we want excuses. Satan have a lot of excuses. Wir wollen Entschuldigungen. Der Teufel hat viele Entschuldigungen parat. You know, people visiting you, bring them to the house of God. Leute, die dich besuchen, bringen sie in Gottes Haus. Instead of them preventing you from the house of God. Anstatt dass sie dich von Gottes Haus abhalten. You know, that they are able to prevent you dass from sie the in der Lage sind, God. Dich von Gottes Haus abzuhalten, da hat der Teufel diese Schlacht gewonnen. I don't know if somebody's understanding. Praise the Lord. Halleluja. He will want you. He will want to prevent you from coming here. Er möchte, dass du nicht hinkommst. But are you going to accept the excuse? Er wird diese Ausrede akzeptieren. He might even bring visitors. Er bringt vielleicht Besucher. And those visitors to prevent you. Um but will, dich what are you going to do? Aber du submit them to Christ. Du übergibst diese tell Besucher them to Christus. Come to the house of God with you. Sag ihnen, sie sollen mit dir in Gottes Haus if kommen. Not, postpone. Sonst verschiebe es. Praise the Lord. Hallelujah. He said, love not this world. You know how we value things. Wie wir Dinge wertschätzen. He wants us to value him alone. Er möchte, dass wir ihn allein wertschätzen. He wants us to see him alone. Dass wir ihn allein sehen. Value him alone. Schätze ihn allein. You know, we cannot, you know, how many doors are here? Wie viele Türen sind hier? Let me say, one, two. Zwei. Then this is almost a door, because if you can open it, I can climb. Somebody like me, I can climb. Some of us can climb. You know, if we say, if I close this door and close this door. Wenn ich diese beiden Türen verschließe. And here is open. Aber das Fenster offen lasse. I'm obeying God here. Ich befolge Gott I'm hier. Believing him here. Und ich glaube ihn da. Here I'm not believing him. Aber hinter mir glaube ich you ihn open nicht. Open here. Die Fenster you don't want any mosquito or something fly to come. Aber ich will nicht, dass ein Insektenniveau in das Zimmer kommt. Two doors are closed. Zwei Türen sind geschlossen. Aber die dritte. She come in through there. Dadurch wird es kommen. I don't know if somebody is understanding me. Because children, we are fond of doubt. Aber wir Kinder Gottes, wir tun das sehr oft. You know, this, okay, this. You know, we pick and choose where to believe in, what to obey. Wir entscheiden, wo und wann wir Gott gehorchen, wo nicht. Praise the Lord. Ja. Vers 16. 16. So for all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but of the world. Do see it. Susi, can you help us to read verse 16? Was gehört nun zum Wesen dieser Welt? Selbstsüchtige Wünsche, die Gier nach allem, was einem ins Auge fällt, das Prahlen mit Wohlstand und Macht, all dies kommt nicht von Gott, unserem Vater, sondern gehört zur Welt. You have a jealous God. Wir haben einen eifersüchtigen Gott. You know, all this will take you away from him. Das alles wird ihn von dir wegnehmen. And that's why sometimes when we are asking for million, we don't get it. Deswegen, wenn wir manchmal um Geld bitten, bekommen wir es nicht. Because you know that when that million Weil wenn dieses Geld, wenn diese Million kommt, wird sie dich von ihm wegnehmen. You know, you'll be so busy. Du wirst so beschäftigt sein bei Aldi. Bei Zara, you know, you this internet. Im Internet, das you know, kaufen, das so bestellen, busy. Du wirst so beschäftigt sein. Let me spend this money first. You see? You are so busy. Du wirst so beschäftigt sein. He loves you. He's, er liebt he is dich. Und er ist ein eifersüchtiger Gott. He doesn't want anything to share er will nicht, dass irgendetwas, dass er dich mit irgendetwas teilen muss. He want money to control er möchte nicht, dass das Geld dich kontrolliert und dich von ihm wegnimmt. But if he gives you that, if he knows that, if he gives you that minion, and that minion can never take you away from him, he will give it to you. Aber wenn er dir dieses Geld gibt und weiß, dass dieses Geld dich nicht von ihm wegnimmt, sondern dich sogar noch näher an ihn drückt, wird er dir es geben können. Ja. He is a jealous God. Er ist ein Einfallsstörer. So many times we ask for things. So oft bitten wir um Dinge. He knows that we are even in need of it. Er weiß, dass wir But das brauchen. We need take it away, take us away from him. Aber wird es uns von ihm wegnehmen? He loves us more than ever. He loves us so much. Er liebt uns so sehr. If he can come, he left heaven. He came here to die. Er will verlassen und für uns sterben, für dich und für mich. The love is so high. Diese Liebe ist so groß. He doesn't want to share you with anybody. Er will dich mit niemandem teilen. But if you know that he cannot do that money will not control you, will not take you away from him. He will give it. Aber wenn er sieht, dass dich nicht kontrollieren wird, dieses Geld, dann wird er geben können. Aber oft haben wir es nicht. Because he knows. Weil er weiß, was es mit uns machen wird. Praise the Lord. Halleluja. And the world passeth away, verse 17. And the last thereof, but he that doeth the will of God abided forever. We want to walk and walk and walk to save and solve and stop one debt. Wir wollen so viel arbeiten und sparen und Schulden begleichen. You know, before we know it, we are creating another debt. Bevor wir es wissen, entstehen neue Schulden. We want to walk and walk, you know. You better rest on Christ. Ruh dich lieber auf Christus aus. Let Christ be your rest. Lass zu, dass Christus deine Ruhe ist. Praise the Lord. Halleluja. The pursuit of money today. Hinter Geld herzusehen. The love of this world. Die Liebe dieser Welt. Love God. With his own kind of love. Liebe Gott mit seiner Liebe. You know, we have been in Daniel. Wir waren bei Daniel. Praise the Lord. Halleluja. We don't hate our natural parents. Wir hassen nicht unsere natürlichen Eltern. We love them. Wir lieben God sie kind of love. Mit Gottes Liebe. But this world, they cannot understand. Aber diese Welt versteht das nicht. They don't know, they don't understand God's kind of love. Sie verstehen Gottes Liebe nicht. They see you hating sie glauben, your dass parents. Du deine Eltern hasst. That you choose Christ, dass du dich für Christus entschieden hast. They will not even say you choose Christ. They say you choose your church. Sie sagen nicht mal, dass du dich für Jesus entschieden hast. Sie sagen, dass you choose your pastor. Dich doch für deine Gemeinde entschieden. Du hast dich für deinen Pastor entschieden. They say you choose somebody. Like Osada, they say she chooses her tante. Sie hat sich für ihre Tante entschieden. Für ihren Onkel. Praise the Lord. Halleluja. You see, then we see hate and rejecting them. Sie werden Hass und Verurteilung und all das sehen, aber die Bibel sagt, wir sollen uns nicht wundern, wenn sie das sehen. Aber manchmal sind wir verwundert. Look at 1 Corinthians. 1. Korinther. 1 Corinthians 2. 2. 1 Corinthians 2. Corinthians 2, 14. It says, but the natural man receiveth not the things of God. The natural man. Der natürliche Mensch. Who are the natural man? Wer ist der natürliche Mensch? The natural man does not mean those that are not saved alone. Es geht nicht um die Ungläubigen. There are Lord that may even be saved in their spirit. Es gibt sogar Leute, die wiedergeboren sind. But their mind Geist, is ihre Gedanken sind unerneuert. Who understand? Those that refuse to allow the truth to come to their mind. Sie lassen nicht zu, dass die Wahrheit in ihre Gedanken kommt. Those that refuse to allow Christ to come into their mind. Lassen nicht zu, dass Christus in ihre Gedanken kommt. They are the natural man. Und die sind die natürlichen Menschen. You see, you can't be saved in your spirit. Du kannst errettet sein in deinem Until Geist. Until you are saved in your mind. Aber wo ist die Errettung in deinen Gedanken? Wenn diese Errettung dein Gedanke nicht ist, dann bleibst du ein natürlicher Mensch, weil du so handeln wirst wie ein natürlicher your Mensch. Spirit, soul and body. Denn du bestehst aus Körper, Geist und Seele. Du bist ein Geist. You live. You du have lebst. A soul. You have a soul. Du hast eine Seele. And you live in a body. Und du lebst in einem Körper. Your spirit can be saved. Dein Geist kann errettet sein. But until your soul is saved. Aber erst wenn deine Seele errettet ist, you are a natural man. Bist du ein natürlicher Mensch. You will fight God's children. Du wirst sogar gegen Kinder Gottes who sein. Understand? They might even be born again. Du bist mal wiedergeboren. Because with the heart man believe it. Denn mit dem Herzen glaubt man. And you confess with your und mit dem Mund bekennt man. You believe and receive Jesus. Du glaubst und du but your mind, Jesus, aber deine Gedanken. Satan can still operate der Teufel in your kann mind. Immer auch deine Gedanken though he is no longer in your spirit, obwohl er nicht mehr dein Geist ist. He's full of Satan. Aber trotzdem sind deine Gedanken voll von Teufel. Praise the Lord. Halleluja. It's about the natural man receiving all the things of God. Who will help me to read it? My son, again. Help me to read verse 14. Since you will remain with us in this church, eh? Help me to read verse 14. 14. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm ein Torheit und er kann es nicht erkennen. Weil es geistig beurteilt werden muss. Praise the Lord. Hallelujah. That the natural man receiveth not the things of the Spirit of God. The natural man. Der natürliche the mind that does not have. Die no, no, no, that the truth is not there. Die Christ ist, is not there. Until he comes to your mind. Erst wenn dein Gedanken ist. You are a natural man. For they are foolishness unto him. Es ist Dummheit für ihn. The mind cannot grasp it. Sein Verstand kann es nicht begreifen. The mind cannot understand it because there is foolishness unto him. Weil es Torheit ist für ihn. You know that person might even be going to church. Die Person geht zu einer Gemeinde. The mind will be filled with the spirit. Hat so die Taufe des Heiligen Geistes. But until your mind is full of Christ. Aber erst wenn deine Gedanken voll sind von Christus. You see what you have in your spirit was, comes das, from your Geist spirit ist. Into your mind. Von deinem Geist in deinen Körper geht, in deine Gedanken geht, you will remain a natural man. Wirst du ein natürlicher Mensch bleiben. Praise the Lord. Hallelujah. He said, neither can he know them because they are spiritually discerned. Because he refused to allow his mind to be of the spirit. Wenn man nicht zulässt, dass seine Gedanken vom Geist sind. The natural man. They might be churchgoers. Vielleicht geht dieser Mensch zur Kirche. Even born again. Auch wiedergeboren. He will be filled with the Holy Spirit. Auch die Taufe des Heiligen Geistes. He can't even be a pastor or a preacher. Es kann sogar ein Pastor, ein Prediger sein. Man. Aber dennoch ein natürlicher Mensch. If they don't allow their mind to be full, wenn sie nicht zulassen, dass ihre Gedanken voll sind von der Wahrheit, they are natural. Sind sie natürlich und nicht geistlich. Ah, praise the Lord. Halleluja. Look at your message. It's all about natural. Ihre Botschaft an, es geht immer nur um das Natürliche. Durch ihre Frucht erkennst du sie. The message that is coming from die Botschaft, die you von just kommt, know that this is not, du erkennst, dass no, this is not of this es hat nichts mit dem Geist zu tun. Es geht um Dinge. Praise the Lord. Halleluja. We love them. Wir lieben sie. And that is why we choose Christ and deswegen not entscheiden them. Wir uns für Christus und nicht für sie. We love our parents. Wir lieben unsere Eltern. We don't hate them. Wir hassen sie nicht. You see, if we don't love them, we will choose them. Wenn wir sie nicht lieben würden, würden wir uns für sie entscheiden. if we want, you know, because we know what they want. Weil wir wissen, was sie wollen. If we want them to love us, wenn wir want von ihnen geliebt werden wollen, we will choose them. Tun wir das, was ihnen gefällt. That choosing them is choosing Satan. Aber sich für sie zu entscheiden, heißt sich für den Teufel zu entscheiden. Aber wir entscheiden uns für Christus. Because we love them. Weil wir sie lieben. Praise the Lord. Halleluja. We do not choose the church. Wir entscheiden uns nicht für die we Gemeinde do not choose pastors, oder für Pastoren, but Christ alone. Sondern Christus allein. And we do not choose Christ to lose them. We do not choose Christ to lose them. You're choosing Christ does not mean you are going to lose them. Dass du dich für Jesus entscheidest, heißt nicht, dass du sie verlieren wirst. You see, you're choosing Christ. Dass du dich für Jesus entscheidest, it does not mean you are going to lose them. Heißt nicht, dass du sie verlieren wirst. Praise the Lord. Amen. Amen. Mark 10. Markus 10. Mark 10. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. We were so close so that we do one or two things before we close. Amen. Mark 10. Look at what Jesus said here. Mark 10. Markus 10. From verse 27 to 31. 27 bis 31. And Jesus, looking upon them, said, with men it is impossible, but not with God, for with God all things are possible. Daddy. With God all things are possible. It's true, with God all things are possible. Mit Gott ist alles möglich. I was asking God for something. May God make us bitten. Praise the Lord. Hallelujah. Then Peter began to say unto him, Lord, we have left all. We left all. Peter said, we left all. I left my mother. I did not choose my mother, I chose you. Petrus sagt, wir haben alles verlassen, wir haben unsere Mutter verlassen und sind dir nachgefolgt. Wir haben nicht unserem Vater gefolgt, sondern Jesus Christus gefolgt. Praise the Lord. Peter began to say unto me, lo, we have left all. I left everything. We left all. We left all. But friends, no friends. You know, once you come to Jesus, you are going to lose friends. Zu Jesus kommst, wirst du Freunde verlieren. You are going to lose people. Du wirst Leute verlieren. You are going to lose auntie, tante, or uncle. You see, you are going to lose them. Du wirst Verwandte verlieren. Like Peter is saying here, verse 28. Susie, can you help us to read it? Mm-hmm. Jetzt fragte Petrus, aber wie ist es nun mit uns? Wir haben doch alles aufgegeben und sind mit dir gegangen. Praise the Lord. Hallelujah. We left mother, we left father, we left friends. We left all. You see, only for education, we have left all. Wir haben alles verlassen. You know, Peter had to leave the fish business. So he was once a fisherman. Petrus war früher ein Fischer und er hat selbst das Fisch gelassen. Natürlich, das habe ich mit Fischers of Man. Er hat nur noch ein Fischers of Fish. Jesus hat zu ihm gesagt, er wird jetzt Menschen fischen. He was once a fisherman. Er war früher ein Fischer. You know, once you come to Jesus, there's a change of everything. Wenn du zu Jesus kommst, gibt es eine Veränderung in jedem Bereich. You are going to lose a lot of this and you are going to receive a lot of this. Fangen. New friends. Neue Freunde. God children now become Kinder Gottes, die dann zu deinen Freunden werden. You know how parents, the word of Eltern, God Gottes Wort ist jetzt Mutter und Vater. You know how, you don't have everything. You know you have not. The father that can now, that never even be there for you. You know you don't have a new father. Du hast jetzt einen neuen Vater. He becomes your new father. Praise the Lord. Hallelujah. And Jesus answered and said, verily I say unto you, verse 29. There is no man that has left house, or brethren, or sister, or father, or mother. If you reject them, never choose them. Or wife, or children, or lands, for my sake, and the gospel, because of me. Wegen mir. For choosing me. Weil dich für Jesus praise the Lord. Hallelujah. That you choose me. And say no to the world. Und nein zur Welt gesagt. Then he said verse 30. Look at verse 30. 30. Then he shall receive 100-fold. You see, you are not losing them. You are gaining them. Du verlierst sie nicht. 100-fold. Du gewinnst sie 100-fold. It's no longer. Can somebody understand here? You see, 100-fold. 100-fold of mother. 100-fold of father. 100-fold of brothers and sisters. You see, it's no longer. You left one. But you are going to receive 100-fold. Du hast eins verlassen, du wirst 100-fältig empfangen. How many of you believe that Jesus is never a liar? Wer von euch glaubt, dass Jesus kein Lügner ist? He's not a man that er ist kein Lügner. Praise the Lord. Halleluja. Then he shall receive 100-fold. Now, in this time, houses and brethren and sisters. He said now, right now. You are going to receive him. You are having right now. Because he is your son. He is in you. He is the one. He is now your mother, your father. He is bigger than all the world put together. Jesus is bigger than ever. But Jesus größer als alles andere. Praise the Lord. Hallelujah. And brethren and sisters and mothers and children and lands with persecution. People are going to hate you. Leute werden dich hassen. Es wird Verfolgung geben. You know, the goodness of this world, they are going to hate you. Die Gutmütigkeit dieser Welt wird dich hassen. That are just occupied with religion. Die Leute, die umgeben sind mal Religion. That is always about the flesh. Denen ist immer ums Fleisch. It's always about your mother, your father, your friends, your Geschwister und Familie immer geht. To please people and not please God. Leuten zu gefallen, aber nicht Gott. They are going to persecute you. Sie werden dich verfolgen. They are going to hate you. Sie werden dich hassen. They are going to reject you. They are going to say so many things. Sie werden viel zu sagen haben. Aber Jesus sagt, freut euch. Rejoice in persecution. Verfolgung, weil da sieht man, dass ihr im Glauben praise seid. The Lord. Halleluja. Rejoice, that's Matthew 5. Rejoice in persecution. Freut euch in der Verfolgung. If they persecute you, rejoice. Wenn sie dich verfolgen, dann freu dich. Don't be sad. Sei nicht traurig. That is how to be in faith. So sind wir im Glauben. If you are sad, you are not in faith. Wenn du traurig bist, wirst du nicht if im Glauben. You rejoice, wenn du dich freust, how can you rejoice? Wie freust remind du dich? Yourself of Jesus. Indem du dich an Jesus erinnerst. Du wirst diese Freude haben. Seine Freude wird deine Freude sein. Halleluja. Remind yourself that Jesus is bigger than everything. Erinnere dich daran, dass Jesus größer ist als alles andere. Wenn Jesus sagt, dass er dich liebt und akzeptiert, was ist dann dieser andere Mensch, der sich nicht für dich interessiert? Dagegen. And in the world to come, eternal life. But many that are first shall be last, and the last first. Praise the Lord. Hallelujah. Many that are first, if first are last, and the last are first. Viele von den Ersten werden Letzte sein und die Letzten Erste. You know, Paul talk about something. Paul hat über he das said, I have to be careful. Ich muss aufpassen. That I don't bring people in, then I don't go in. Dass ich Leute nicht ins Königreich bringe, aber selbst nicht hineinkomme. Praise the Lord. Halleluja. He said, I have to be careful. Ich muss aufpassen. That I bring people in, but I don't go in. I bring people to Christ that I don't belong ich to Christ. Bringe Leute zu Christus, weil ich gehöre selbst nicht zu Christus. Davor muss ich aufpassen. To start, to continue, and to end with Christ. Anfangen, weiterführen und es mit Christus erfolgreich zu Ende bringen. We go to one place, then we close. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. 1. Korinther 9. 1. Korinther 9. Are we there, please? From verse 24. 24. He said, "Know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize." The Bible call it a race. Die Bibel nennt es ein Wettrennen. He call it a race. Ein Wettrennen. So run that you may obtain. Verse 25. And every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible. You know, working and working to get money is for corruptible. Arbeiten und arbeiten, um Geld zu empfangen, ist für das Vergängliche. You know, going to school upon school upon school. Für Schule und zur Schule zu gehen. And I become a professor. Und dann ein Professor mal zu werden. Here, the writer of 1 Corinthians is calling it corruptible. Petrus sagt, Paulus sagt, es ist vergänglich. He said it is a corruptible crown. Es ist eine ein vergänglicher Siegeskranz. You know, you labor and labor and get that money. Du arbeitest und arbeitest und kriegst dieses Geld. And buy houses upon houses, house upon house. Häuser, Autos über Autos. And later you just die and just später leave stirbst du und lässt das alles. The Bible zurück. Call it a corruptible crown. Es ist ein vergänglicher Siegeskranz. But we are, we are incorruptible. That is Christ in us. Aber Christus in uns ist unvergänglich. You know that race, you labor to believe in. They still fight. Du kämpfst darum, an ihn zu glauben. Fight to still keep on depending on him. An ihn zu glauben, to continue in him. Auf ihn zu verlassen. To trust him and keep on trusting him. Praise the Lord. Hallelujah. I therefore so run, not as of certainty, certainly. So fight I, not as one that beateth the air. Verse 27. But I keep under my body and bring it unto subjection, lest that by enemies, when I have preached to others, I myself should be a castaway. You get it? Praise the Lord. Hallelujah. It is not to start. Can you end it? Der Anfang ist keine Frage, sondern kannst du es zu Ende bringen? Can you make up your mind to say forever is for Christ? Kannst du sagen, es ist für immer für Christus? Or is just temporary? Oder nur für eine bestimmte Zeit? Or there are things that are going to offend you. Oder es gibt Dinge, die dich. Or something that is going to be preached here that is going to be too big, too difficult for you to submit to. Die dich verärgern werden oder die dich provozieren werden oder die du einfach nicht glauben kannst. Just like what Jesus preached to them, you will eat my flesh and drink my blood. Provoke them and they left him. Is there anything that will take you out of Christ's kingdom? Gibt es etwas, was dich aus Gottes Königreich wegnehmen kann? Or in the midst of God's children, that they are no longer in your family. Oder dich weg von Kindern Gottes bringen kann, dass sie nicht mehr in deiner Familie sind. He said, what can separate us from the love of Christ? Was kann uns trennen von der Liebe von Jesus Christus? Was ist das? Make up your mind. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. We stop and we continue as the Lord directs us. Amen. Amen.